Ja, heller Tag. Damals war auch Tag an der Golden Gate Bridge. Hören Sie, draußen ist etwas. Ah, es wird der Urologe sein, der kommt wegen des Fernsehers, das ist sicher. Zwei ist es, heller Tag. Und das Fräulein im Bad, hellen Tag. Der Pulver wollte den Pfarrer nicht beleidigen. Ihr kennt die Stimme? Es ist Goodman. Na also, dachte ich mir doch. Er stellt Aussagen ohne jede sinnvolle Bedeutung nebeneinander. Dabei spricht er mit der Ärztin, als würde er verstanden. Als ob alles vollkommen klar wäre. Er baut seine eigene Logik auf, deren Axiom, wenn man so sagen darf, ihre Unlogik ist. Und was sollen wir dabei? Das habe ich Mrs. President zunächst auch gefragt. Seht euch das mal an. Das sind Computerprints, die mein Bank of England-Virus produziert hatte. Hat mich 5 Jahre gekostet, ihr wisst schon. Sie waren sogar in der Times abgedruckt. Schaut euch das genau an. Chaotisch. Das ist die richtige Bezeichnung. Chaos. Und nun seht euch diesen Print an. Ich habe die Goodmanschen Sprachmuster, seine Sprachlogik, in Bildmuster transformiert. Erstaunlich. Ein gemeinsames Schema. Die gleichen chaotischen Muster. Wow! Eine beiden gemeinsame Logik der Unlogik. Mensch, ist ja irre. Was war Goodman eigentlich für ein Mensch? Was für Hobbys, für Passionen hatte er und wo und mit wem verkehrte er? War er Sportler? Hat er geraucht oder gern einen gezwitschert? Und wie war das mit den Weibern bei ihm? Oder war er... kommt ja ab und an vor, nicht? Hat er vielleicht eine Stammkneipe? Noch eine Breitseite, Mario? Schieb rüber! Sag mal, Linda, ich frag dich jetzt was total Blödes. Kennst du vielleicht einen gewissen Goodman? Professor ist er. Goodman? Seine Kollegen nennen ihn Goosey. Hier, ist ein Bild. Goosey? Ja, den kenne ich. War einer meiner besten Kunden. Mit den Dingern, den Disketten. Und, wieso war? Seit einiger Zeit kommt er nicht mehr. Vielleicht ist er pleite. Ist jedenfalls ein richtiger Schlag ins Kontor für mich. Wie viele Disketten hast du im Augenblick? Ja, so 50, 60. So genau weiß ich es auch nicht. Gib mir alle. Alle? Alle. Ja, hast du eine Meise? Das kostet dich ein Schweinegeld. Na und, ist es dein Geld? Nein. Willst du das Geschäft machen oder nicht? Wer den? Ich mache Ihnen ein Angebot. Wer ist da? Nennen Sie mich Isauro. Ich mache Ihnen ein Angebot. Um was handelt es sich? Informationen für Ihre Arbeit. Toke. Einfach Zahlen. Viele Zahlen. Interessante Zahlen. Was für Zahlen? Interessante Zahlen. Aus dem Callahan Memorial Hospital. Kann ich Sie treffen? Hi. Bringen Sie $1,000 mit. Verstanden? $1,000. Callahan Memorial Hospital. 236 statistische Individuen, 236 Männer und Frauen. Von denen bisher niemand wusste, auch kein Mensch im Hospital, dass sie alle irgendwie in der Scene zugange waren und irgendwas mit diesen Cyberspace-Disketten von Linda zu tun hatten, bevor sie durchdrehten. Die $1,000, die mir der Japaner für das Material abgenommen hat, haben sich gelohnt. Ich möchte nur wissen, woher der die Information hatte. Anyway, was gibt's bei euch Neues? Die Kopiersperre haben wir geknackt. Na schön, weiter. Die Disketten sind nur ein einziges Mal verwendbar. Bei der Installierung ins RAM zerstört sich das Programm automatisch. Blendend. Das heißt also, wenn einer nochmals den Trip fahren will, muss er sich vom Dealer eine neue Diskette kaufen. Genau. Eine kostspielige Angelegenheit. Und das Selbstzerstörungsprogramm? Eine endlos mühsame Sache, Boss. Aber wir sind dran. Allen Disketten gemeinsam ist etwas auf den ersten Blick völlig Unscheinbares. Eine Datei mit nur 640 Byte, also ein paar Schreibmaschinenzeilen, die keinen Sinn machen. In einer Programmiersprache geschrieben, die wir nicht kennen. Keiner von uns. Erinnert aber irgendwie an Cyberlock, so wie holländisch an Deutsch. Ich habe sie im Sprachkonverter. Hör dir das mal an. Oscar, Amore, Victor, Amore, Alpha, Desire, Tango, Hate, Sex, Sex, Paragraph, Charm, Love, Charm, Charm. Ist was, Mario? Paragraph, Minor, Die unscheinbare 640-Byte-Datei war in Cyberlog Bravo geschrieben. Eine Weiterentwicklung von Cyberlog, nur Amantha und mir bekannt. Amanthas Idee war es gewesen, einige Worte des Standard-Code durch andere zu ersetzen. Sex, Love, Charm, Hate, Amore, Desire und so weiter. Typisch Amantha. Satan. Aber das ist heißer gekocht als gegessen. Natürlich ist das, was du hier siehst und auch anfassen kannst, nicht der eurasische Satan oder Amantha selber, sondern nur ihre Software. Aber das hat nur Vorteile. Wir können alles miteinander tun, was wir wollen. Du darfst mich küssen. Du darfst mit mir schlafen. Sogar töten darfst du mich, wenn dir danach zumute ist. Jetzt weißt du, wer ich bin. Und wer bist du? Erkennst du mich nicht? Ich bin Mario. Mario. Agnelli. No. No. Mario. Bartolotti. No. Mario. Caprese. No. Mario Verdeen. Mario Verdeen. Nicht programmiert. Na dann pass mal auf, Süße. Tron, Love, Tron, Tron, Paragraph, Minor, Bravo. Ego, Ma, Tango, Minor, Capital, Fox, Trot, Equal, Minor, November, Enter. Schön, dich wiederzusehen, Mario. Du hast meine Nachricht also entdeckt. Ich wusste ja, dass du mein cleverer Mario bist und dass du jeden Code knackst. Wahrscheinlich lohnt es sich, dich zu lieben. Wahrscheinlich lohnt es sich auch, dich zu hassen. Wahrscheinlich ist die Hassliebe auch das einzige Gefühl, das bis ans Lebensende hält. Weißt du, warum ich dich reingelegt habe damals mit der Bank of England? Abgesehen davon, dass es Spaß gemacht hat. Revanche. Dir hat es auch Spaß gemacht, mich zu hintergehen, zu betrügen, zu belügen, unzählige Male vorher. Keine Ausreden, Mario, nicht wieder, wir sind quitt. Jetzt sind wir im Cyberspace. Ich bin nichts als Software. Eine ziemlich komfortable Software. Petabyte Software. Eine Zahl mit 15 Nullen. Unausschöpfbar. Die ganze Amantha in 15-stelliger Software. Die 15-nullige Amantha. Jetzt kannst du machen mit mir, was du lustig bist, du Schwein. Hier kannst du mich lieben, beschimpfen, betrügen, bestehlen, schlagen, auf den Strich schicken. Ja, sogar ermorden darfst du mich. Wenn du das nächste Mal die Diskette reinschiebst, bin ich wieder da. Und ich werde immer wieder da sein. Und du wirst immer wieder und immer mehr nach mir suchen. Du wirst es nicht lassen können, immer wieder die Diskette reinzuschieben. Du wirst davon nicht loskommen. Du wirst nur noch mit mir im Cyberspace leben wollen. Mit deiner Amantha. Amantha Mitsu, deinem eurasischen Satan. Bis du irrsinnig wirst, wie die anderen auch. Nur mich selber wirst du niemals finden. Oder doch? Probier's halt. Streng dein Köpfchen an, dein berühmtes. Such. Such deine Amantha. Thank you. Und wo ist Miss Mitsu jetzt? Keine Ahnung. Ich bin nur mit ihrer Software in Verbindung getreten. Aber Sie suchen nach ihr. Aus mehr als einem Grund. Hier ist ein Tonbandprotokoll unserer letzten Laborkonferenz. Der Dateiname lautet Tilmor. Klingt gut. Und was heißt Tilmor? Keine Ahnung. Sehr aufschlussreich.